Heinrich Mann, der Untertan. Ein Jahrhundertroman in 19 Folgen. Gelesen von Hans Korte. Ein Podcast von Bayern 2. Mit dem alten Buck verfuhren sie unwirscher. Als der Vorsitzende das Urteil verkündete, ward geklatscht. Nur 50 Mark für den Redakteur der Volksstimme. Der Beweis war nicht vollständig erbracht, guter Glaube ward zugebilligt. Vernichtend für den Kläger, sagten die Juristen. Und wie Buck das Gerichtsgebäude verließ, wichen auch die Freunde ihm aus. Kleine Leute, die an Gausenfeld ihre Ersparnisse verloren hatten, schüttelten die Fäuste hinter ihm her. Und allen brachte dieser Spruch des Gerichts die Erleuchtung, dass sie mit ihrer Meinung über den alten Buck eigentlich schon längst fertig waren. Ein Geschäft wie das mit dem Terrain für das Säuglingsheim musste wenigstens glücken. Das Wort war von Hässling und es stimmte. Aber daran lag es. Dem alten Buck war seiner Lebtage kein Geschäft geglückt. Er dünkte sich, was Wunder, wenn er als Stadtvater und Parteiführer mit Schulden abschnitt. Faule Kunden gab es noch mehr. Der geschäftlichen Fragwürdigkeit aber entsprach die moralische. Dafür zeugte die nie recht aufgeklärte Geschichte mit der Verlobung seines Sohnes, desselben, der sich jetzt beim Theater umhertrieb. Und Bucks Politik? Eine internationale Gesinnung, immer nur Opfer fordern für demagogische Zwecke, aber wie Hund und Katze mit der Regierung, was dann wieder auf die Geschäfte zurückwirkte. Das war die Politik eines Menschen, der nichts mehr zu verlieren hat und dem es an gutbürgerlicher Mündelsicherheit gebricht. Entrüstet erkannte man, dass man sich auf Gedeih und Verderb in der Hand eines Abenteurers befunden hatte. Ihn unschädlich zu machen, war der allgemeine Herzenswunsch. Da er von selbst aus dem vernichtenden Urteil die Folgerungen nicht zog, mussten andere sie ihm nahelegen. Das Verwaltungsrecht enthielt doch wohl eine Bestimmung, wonach ein Gemeindebeamter sich durch sein Verhalten in und außer dem Amte der Achtung, die dieses erfordert, würdig zu erweisen hatte. Ob der alte Buck diese Bestimmung erfüllte? Die Frage aufwerfen hieß sie verneinen, wie die Netziger Zeitung, ohne natürlich seinen Namen zu nennen, feststellte. Aber es musste erst so weit kommen, dass die Stadtverordnetenversammlung mit der Angelegenheit befasst ward. Da endlich, einen Tag vor der Debatte, nahm der hartgesottene alte Vernunft an und legte sein Amt als Stadtrat nieder. Seine politischen Freunde konnten ihn hiernach, bei Gefahr, die letzten Anhänger zu verlieren, nicht länger an der Spitze der Partei lassen. Er machte es ihnen nicht leicht, wie es schien. Mehrfache Besuche bei ihm und ein sanfter Druck waren nötig, bevor in der Zeitung sein Brief erschien. Das Wohl der Demokratie sei ihm wichtiger als seins. Da ihr unter der Einwirkung von Leidenschaften, die er für vergänglich halten wolle, jetzt Schaden drohe durch seinen Namen, drehte er zurück. Wenn es dem Ganzen nützen kann, bin ich bereit, den ungerechten Makel, den der getäuschte Volkswille mir auferlegt, zu tragen. Im Glauben an die ewige Gerechtigkeit des Volkes, das ihn dereinst wieder von mir nehmen wird. Dies fasste man als Heuchelei und Überhebung auf. Die Wohlmeinenden entschuldigten es mit Greisenhaftigkeit. Übrigens hatte, was er schrieb oder nicht schrieb, keinen Belang mehr. Denn was war er noch? Leute, die ihm Stellungen oder Gewinn verdankten, sahen ihm plötzlich ins Gesicht, ohne an den Hut zu fassen. Manche lachten und machten laute Bemerkungen. Es waren die, denen er nichts zu befehlen gehabt hatte und die dennoch voll Ergebenheit gewesen waren, solange er das allgemeine Ansehen genoss. Statt der alten Freunde aber, die auf seinem täglichen Spaziergang sich niemals vorfanden, kamen neue, seltsame. Sie begegneten ihm, wenn er heimkehrte und es schon dämmerte, und es war etwa ein kleiner Geschäftsmann mit gehetzten Augen, dem der Bankrott im Nacken saß, oder ein düsterer Trunkenbold, oder irgendein die Häuser entlang streichender Schatten. Diese sahen ihm, den Schritt verlangsamend, entgegen mit scheuer oder frecher Vertraulichkeit. Sie rückten wohl zögernd ihre Kopfbedeckung, dann wankte der alte Buck ihnen zu und auch die Hand, die hingehalten ward, nahm er, ganz gleich welche. Da die Zeit verging, beachtete auch der Hass ihn nicht mehr. Wer mit Absicht weggesehen hatte, ging nun gleichgültig vorbei und manchmal grüßte er wieder aus alter Gewohnheit. Ein Vater, der seinen jungen Sohn bei sich hatte, bekam eine nachdenkliche Miene, und waren sie vorüber, erklärte er dem Kinde: »Hast du den alten Herrn gesehen, der da so allein hinschleicht und niemand ansieht? Dann merke dir für dein Leben, was aus einem Menschen die Schande machen kann.« Und das Kind ward fortan beim Anblick des alten Buck von einem geheimnisvollen Grauen überlaufen, gleich wie das erwachsene Geschlecht, als es klein war, bei seinem Anblick einen unerklärten Stolz gefühlt hatte. Junge Leute freilich gab es, die der herrschenden Meinung nicht folgten. Manchmal, wenn der Alte das Haus verließ, war eben die Schule aus. Die Herden der Heranwachsenden trabten davon, ehrfürchtig machten sie Lehrern Platz, und Kühnchen, jetzt rückhaltlos national, oder Pastor Zillig, sittenstrenger als je seit dem Unglück mit Gädchen, eilten hindurch ohne einen Blick für den Gefallenen. Da blieben am Wege diese wenigen jungen Leute stehen, jeder für sich, wie es schien, und aus eigenem Antrieb. Ihre Stirnen sahen weniger glatt aus als die meisten. Sie hatten Ausdruck in den Augen, nun sie Kühnchen und Zillig den Rücken kehrten und vor dem alten Buck den Kopf entblößten. Unwillkürlich hielt er dann den Schritt an und sah in diese zukunftsträchtigen Gesichter noch einmal voll der Hoffnung, mit der er sein Leben lang in alle Menschengesichter gesehen hatte. Dieterich inzwischen hatte wahrhaftig keine Zeit, viel Aufmerksamkeit zu wenden an nebensächliche Begleiterscheinungen seines Aufstiegs. Die Netziger Zeitung, jetzt unbedingt zu Dieterichs Verfügung, stellte fest, dass Herr Buck selbst es gewesen sei, der, noch bevor er den Vorsitz im Aufsichtsrat niederlegte, die Berufung des Herrn Dr. Hässling zum Generaldirektor befürworten musste. An der Tatsache spürte mancher einen eigenartigen Geschmack, doch gab Notgroschen zu bedenken, dass Herr Generaldirektor Dr. Hässling sich ein großes und unbestrittenes Verdienst um die Allgemeinheit erworben habe. Ohne ihn, der mehr als die Hälfte der Aktien in aller Stille an sich gebracht hatte, wären sie sicherlich immer tiefer gefallen. Und gar manche Familie verdankte es nur Herrn Dr. Hässling, dass sie vor dem Zusammenbruch bewahrt blieb. Der Streik war durch die Energie des neuen Generaldirektors glücklich beschworen. Seine nationale und kaisertreue Gesinnung bürgte dafür, dass die Regierungssonne künftig über Gausenfeld nicht mehr untergehen werde. Kurz, herrliche Zeiten brachen nun an für das wirtschaftliche Leben Netzigs und besonders für die Papierindustrie. Zumal das Gerücht von einer Fusion des Hässlingschen Werkes mit Gausenfeld, wie aus sicherer Quelle verlautete, auf Wahrheit beruhte. Notgroschen konnte verraten, dass Herr Dr. Hässling nur unter dieser Bedingung sich habe bewegen lassen, die Leitung Gausenfelds zu übernehmen. Tatsächlich hatte Dieterich nichts so Eiliges zu tun, als das Aktienkapital erhöhen zu lassen. Für das neue Kapital war das Hässlingsche Werk erworben. Dieterich hatte ein glänzendes Geschäft gemacht. Seine erste Regierungshandlung hatte der Erfolg gekrönt. Er war Herr der Lage mit seinem Aufsichtsrat aus gefügigen Männern und konnte daran gehen, der inneren Organisation des Unternehmens seinen Herrscherwillen aufzudrücken. Gleich anfangs versammelte er sein ganzes Volk von Arbeitern und Angestellten. »Einige von euch«, sagte er, »kennen mich schon vom Hässlingschen Werk her. Na, und ihr anderen sollt mich kennenlernen. Wer mir behilflich sein will, ist willkommen, aber Umsturz wird nicht geduldet. Vor noch nicht 2 Jahren habe ich das einem kleinen Teil von euch gesagt, und jetzt seht euch an, wie viele ich jetzt unter meinem Befehl habe. Ihr könnt stolz auf einen solchen Herrn sein. Verlasst euch auf mich. Ich werde es mir angelegen sein lassen, euren nationalen Sinn zu wecken und euch zu treuen Anhängern der bestehenden Ordnung zu machen.« Und er verhieß ihnen eigene Wohnhäuser, Krankenunterstützungen, billige Lebensmittel. »Sozialistische Umtriebe aber verbitte ich mir. Wer in Zukunft anders wählt, als ich will, fliegt.« Auch dem Unglauben, sagte Dieterich, sei er zu Steuern entschlossen. Jeden Sonntag werde er sich überzeugen, wer in der Kirche sei und wer nicht. Solange in der Welt die unerlöste Sünde herrscht, wird es Krieg und Hass, Neid und Zwietracht geben. Und darum, einer muss Herr sein. Um diesen obersten Grundsatz zur Geltung zu bringen, wurden alle Räume der Fabrik bedeckt mit Inschriften, die ihn verkündeten. Durchgang verboten. Wasser holen mit den Eimern der Feuerlöschapparate verboten. Flaschenbier holen erst recht verboten, denn Dietrich hatte nicht versäumt, mit einer Brauerei einen Vertrag zu schließen, der ihm Vorteile sicherte vom Konsum seiner Leute. Essen, schlafen, rauchen, Kinder mitbringen, poussieren, schäkern, knutschen, überhaupt jede Unzucht strengstens verboten. In den Arbeiterhäusern waren, noch bevor sie wirklich dastanden, Pflegekinder verboten. Ein in freier Liebe dahinlebendes Paar, das unter Klüsing 10 Jahre lang sich der Entdeckung zu entziehen gewusst hatte, wurde feierlich entlassen. Dieser Vorfall war für Dietrich sogar der Anlass, ein neues Mittel zur sittlichen Hebung des Volkes zu verwenden. An den geeigneten Orten ließ er ein in Gausenfeld selbst erzeugtes Papier aufhängen, bei dessen Benutzung niemand umhin konnte, die moralischen oder staatserhaltenden Maximen zu beachten, mit denen es bedruckt war. Zuweilen hörte er die Arbeiter einen von hoher Stelle stammenden Ausspruch einander zurufen, von dem sie auf diesem Wege überzeugt worden waren. Oder sie sangen ein patriotisches Lied, das sich ihnen bei derselben Gelegenheit eingeprägt hatte. Ermutigt durch diese Erfolge brachte Dietrich seine Erfindung in den Handel. Sie trat unter dem Zeichen Weltmacht auf und wirklich trug sie, wie eine großzügige Reklame es verkündete, deutschen Geist, gestützt auf deutsche Technik, siegreich durch die Welt. Alle Konfliktstoffe zwischen Herrn und Arbeiter konnten auch diese erzieherischen Papiere nicht entfernen. Eines Tages sah Dietrich sich veranlasst, bekannt zu geben, dass er vom Versicherungsgeld nur Zahnbehandlung, nicht aber auch Zahnersatz bezahlen werde. Ein Mann hatte sich ein ganzes Gebiss verfertigen lassen. Da Dietrich sich auf seine freilich erst nachträglich erlassene Bekanntmachung berief, prozessierte der Mann und bekam abenteuerlicherweise sogar Recht. Hierdurch in seinem Glauben an die herrschende Ordnung erschüttert, ward er zum Aufwiegler, verkam sittlich und wäre unter anderen Umständen unbedingt entlassen worden. So aber konnte Dietrich sich nicht entschließen, das Gebiss, das ihm teuer zu stehen kam, dahin zu geben und behielt daher auch den Mann. Die ganze Angelegenheit, er verhehlte es sich nicht, war dem Geiste der Arbeiterschaft nicht zuträglich. Hinzu kam die Einwirkung gefährlicher politischer Ereignisse. Als im neu eröffneten Reichstagsgebäude mehrere sozialdemokratische Abgeordnete beim Kaiserhoch sitzen geblieben waren, da konnte man nicht mehr zweifeln, die Notwendigkeit einer Umsturzvorlage war bewiesen. Dietrich machte in der Öffentlichkeit dafür Stimmung. Seine Leute bereitete er darauf in einer Ansprache vor, die sie mit düsterem Schweigen aufnahmen. Die Mehrheit des Reichstages war gewissenlos genug, die Vorlage abzulehnen. Und der Erfolg ließ nicht warten. Ein Industrieller ward ermordet. Ermordet! Ein Industrieller! Der Mörder behauptete, kein Sozialdemokrat zu sein, aber das kannte Dietrich von seinen eigenen Leuten her. Und der Ermordete sollte arbeiterfreundlich gewesen sein, aber das kannte Dietrich an sich selbst. Tage und Wochen lang öffnete er keine Tür ohne Bangen vor einem dahinter schon gezückten Messer. Sein Büro erhielt Selbstschüsse und gemeinsam mit Guste kroch er jeden Abend durch das Schlafzimmer und suchte. Seine Telegramme an den Kaiser, mochten sie von der Stadtverordnetenversammlung ausgehen, vom Vorstand der Partei des Kaisers, vom Unternehmerverband oder vom Kriegerverein, die Telegramme, mit denen Dietrich den allerhöchsten Herrn überschüttete, schrien nach Hilfe gegen die von den Sozialisten angefachte Revolutionsbewegung, der wieder ein Opfer mehr erlegen war, nach Befreiung von dieser Pest, nach schleunigen gesetzlichen Maßnahmen, militärischem Schutz der Autorität und des Eigentums, nach Zuchthausstrafen für Streikende, die jemand abhielten zu arbeiten. Die Netziger Zeitung, die alles dies pünktlich wiedergab, vergaß aber keinesfalls hinzuzufügen, wie sehr gerade Herr Generaldirektor Dr. Hässling sich verdient mache um den sozialen Frieden und die Arbeiterfürsorge. Jedes von Dietrich neu erbaute Arbeiterhaus führte Notgroschen stark geschmeichelt im Bilde vor und schrieb dazu einen hochgestimmten Artikel. Mochten gewisse andere Arbeitgeber, deren Einfluss in Netzig glücklicherweise nicht mehr in Frage kam, unter ihren Angestellten subversive Tendenzen schüren, indem sie sie am Gewinn beteiligten. Die von Herrn Generaldirektor Dr. Hässling vertretenen Grundsätze zeitigten zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer das denkbar beste Verhältnis, wie seine Majestät der Kaiser es überall in der deutschen Industrie zu sehen wünschte. Ein kräftiger Widerstand gegen die unberechtigten Forderungen der Arbeiter sowie eine Koalition der Arbeitgeber gehörten bekanntlich gleichfalls zum sozialen Programm des Kaisers, das mit zu verwirklichen ein Ruhmestitel des Herrn Generaldirektors Dr. Hässling war. Und daneben stand Diederichs Bild. Solche Anerkennung spornte zu immer eifrigerer Betätigung an. Trotz der unerlösten Sünde, die ihre verheerende Wirkung übrigens nicht nur geschäftlich, sondern auch in der Familie äußerte. Hier war es leider Kienast, der Neid und Zwietracht säte. Er behauptete, dass ohne ihn und seine unauffällige Vermittlung beim Ankauf der Aktien Diederich seine glänzende Stellung gar nicht erlangt haben würde. Worauf Diederich erwiderte, dass Kienast durch einen seinen Mitteln entsprechenden Aktienbesitz entschädigt sei. Dies erkannte der Schwager nicht an. Vielmehr vermaß er sich, für seine pietätlosen Ansprüche eine rechtliche Grundlage gefunden zu haben. War er nicht als Gatte Magdas der Mitbesitzer zu einem Achtel ihres Wertes der alten Hässlingschen Fabrik gewesen? Die Fabrik war verkauft, Diederich hatte bares Geld und Gausenfelder Vorzugsaktien dafür bekommen. Kienast verlangte ein Achtel der Kapitalrente und der jährlichen Dividende der Vorzugsaktien. Auf dieses unerhörte Ansinnen erwiderte Diederich mit aller Energie, dass er weder seinem Schwager noch seiner Schwester irgendetwas mehr schuldig sei. »Ich war nur verpflichtet, euch euren Anteil vom jährlichen Gewinn meiner Fabrik zu zahlen. Meine Fabrik ist verkauft. Gausenfeld gehört nicht mir, sondern einer Aktiengesellschaft. Was das Kapital betrifft, das ist mein Privatvermögen. Ihr habt nichts zu fordern.« Kienast nannte dies einen offenen Raub. Diederich, durch die eigenen Argumente vollkommen überzeugt, sprach von Erpressung. Und dann folgte ein Prozess. Der Prozess dauerte 3 Jahre. Er ward mit immer wachsender Erbitterung geführt, besonders von Seiten Kienasts, der, um sich ihm ganz zu widmen, seine Stellung in Eschweiler aufgab und mit Magda nach Netzig zog. Als Hauptzeugen gegen Diederich hatte er den alten Södbier aufgestellt, der in seiner Rachsucht nun wirklich beweisen wollte, dass Diederich schon früher an seine Verwandten nicht die ihnen zustehenden Summen abgeführt habe. Auch verfiel Kienast darauf, gewisse Punkte in Diederichs Vergangenheit mit Hilfe des jetzigen Abgeordneten Napoleon Fischer aufhellen zu wollen, was ihm freilich niemals recht gelang. Immerhin aber war Diederich durch dieses Vorgehen genötigt, zu verschiedenen Malen größere Beträge für die sozialdemokratische Parteikasse zu erlegen. Und er durfte es sich sagen, sein persönlicher Verlust schmerzte ihn weniger als der Abbruch, den dergestalt die nationale Sache erlitt. Guste, deren Blick so weit nicht reichte, schürte den Streit der Männer mehr aus weiblichen Motiven. Ihr erstes war ein Mädchen, und sie verzieh Magda ihren Jungen nicht. Magda, die den Geldsachen anfangs nur ein laues Interesse entgegengebracht hatte, leitete den Beginn der Feindseligkeiten von dem Tage her, als Emmy mit einem aus Berlin bezogenen unerhörten Hut erschien. Magda stellte fest, dass Emmy jetzt von Diederich in der empörendsten Weise bevorzugt wurde. Emmy bewohnte in Gausenfeld ein eigenes Appartement, wo sie Tees gab. Die Höhe ihres Toilettgeldes stellte eine Unverschämtheit gegen die verheiratete Schwester dar. Magda musste sehen, dass der Vorrang, den ihre Verheiratung ihr eingetragen hatte, sich in das Gegenteil verkehrte. Und sie beschuldigte Diederich, er habe sich ihrer vor dem Anbruch seiner Glanzzeit heimtückisch entledigt. Wenn Emmy auch jetzt noch keinen Mann fand, schien dies besondere Gründe zu haben, die man sich in Netzig denn auch ins Ohr sagte. Magda sah kein Hindernis, sie laut auszusprechen. Durch Inge Tietz erfuhr man es in Gausenfeld. Aber Inge brachte zugleich eine Waffe gegen die Verleumderin mit, weil sie nämlich bei Kienasts der Hebamme begegnet war und das erste Kind war kaum ein halbes Jahr. Ein furchtbarer Aufruhr trat hierauf ein. Telefonische Beschimpfungen von Haus zu Haus, Drohungen mit gerichtlicher Klage, wofür man Stoff sammelte, indem jede der beiden Frauen das Zimmermädchen der anderen anwarb. Und bald nachdem Diederich und Kienast mit männlicher Besonnenheit den äußersten Familienskandal für diesmal noch verhütet hatten, brach er dennoch aus. Guste und Diederich bekamen anonyme Briefe, die sie vor jedem Dritten und sogar voreinander verstecken mussten, so grenzenlos frivol war ihr Inhalt. Noch dazu illustrierten ihn Zeichnungen, die jedes erlaubte Maß einer, wenn auch realistischen Kunst überschritten. Pünktlich jeden Morgen lagen die harmlos grauen Umschläge auf dem Frühstückstisch und jeder ließ den seinen verschwinden, wobei man tat, als habe man den des anderen nicht bemerkt. Eines Tages freilich war es aus mit dem Versteckenspiel. Denn Magda hatte die Kühnheit, in Gausenfeld zu erscheinen, versehen mit einem Packen ganz gleichartiger Briefe, die sie selbst erhalten haben wollte. Dies fand Guste zu stark. »Du wirst wohl wissen, wer sie dir schreibt«, brachte sie hervor, erstickt und rot angelaufen. Magda sagte, sie könne es sich denken und darum sei sie gekommen. »Wenn du es nötig hast«, erwiderte Guste und zischte, »dass du dir selbst musst solche Briefe schreiben, damit du in Stimmung kommst, dann schreib sie wenigstens anderen Leuten nicht, die es nicht nötig haben.« Magda protestierte und stieß ihrerseits grün im Gesicht Beschuldigungen aus. Aber Guste war zum Telefon gestürzt. Sie rief Dietrich aus dem Büro herbei. Dann lief sie fort und kehrte mit einem Packen Briefe zurück. Gegenüber trat Dietrich ein und hatte seinen auch schon dabei. Als die drei interessanten Sammlungen wirkungsvoll ausgebreitet auf dem Tisch lagen, sahen die drei Verwandten entgeistert einander an. Dann fassten sie sich und schrien alle gleichzeitig dieselben Anklagen. Um nicht an Boden zu verlieren, rief Magda das Zeugnis ihres Mannes an, der gleichfalls heimgesucht sei. Guste behauptete, auch bei Emmy etwas gesehen zu haben. Emmy ward geholt und gestand unschwer in ihrer wegwerfenden Art, dass auch ihr die Post solche Schweinereien gebracht habe. Die meisten habe sie vernichtet. Die alte Frau Häßling sogar war nicht verschont geblieben. Sie leugnete zwar weinend, solange es ging, ward aber überführt. Da dies alles die Angelegenheit nur erweiterte, aber nicht klärte, trennte man sich beiderseits mit Drohungen, die innerlich haltlos, aber keineswegs ohne Schrecken waren. Um ihre Stellung zu befestigen, hielt jede der Parteien Umschau nach Bundesgenossen, wobei sich zunächst herausstellte, dass auch Inge Dietz zu den Empfängern der unpassenden Darbietungen gehörte. Was hiernach zu vermuten stand, bestätigte sich. Der unheimliche Briefschreiber hatte überall in das Privatleben eingegriffen, sogar bei Pastor Zillig, ja beim Bürgermeister und den Seinen. Soweit man blickte, hatte er um das Haus Häßling und alle guten Häuser, die ihm nahestanden, eine Atmosphäre der krassesten Obszönität geschaffen. Wochenlang wagte Guste sich nicht hinaus. Ihr und Dietrichs Argwohn warf sich entsetzensvoll von dem auf jenen. In ganz Netzig traute keiner mehr dem Vertrautesten. Der Tag kam und die Frühstücksstunde, da im Schoß der Familie Häßling der Verdacht die letzten Grenzen verletzte. Ein Dokument, unbeirrbar wie noch keins, zitterte in Gustes Hand. Es hielt Augenblicke fest, die in ihrer Eigentümlichkeit nur ihr und ihrem Gatten tief verschwiegen bewusst waren. Kein Dritter ahnte dies, sonst hörte alles auf. Dann aber? Guste sandte über den Kaffeetisch einen prüfenden Blick zu Dietrich. In seiner Hand zitterte das gleiche Papier und auch sein Blick prüfte. Schnell schlugen beide, schreckengebackt, die Augen nieder. Der Verräter war überall. Wo niemand sonst war, da war er ein zweites Ich. Durch ihn ward in nie geahnter Weise alle bürgerliche Ehrbarkeit in Frage gestellt. Dank seiner Tätigkeit wäre in Netzig jedes moralische Selbstgefühl und alle gegenseitige Achtung zum Untergang verurteilt gewesen, hätte man nicht, wie auf allseitige Verabredung, Gegenmaßregeln getroffen, die sie wiederherstellten. Die tausendfältigen Ängste, unterirdisch fortarbeitend nach einem Ausweg, liefen zusammen von allen Seiten, schufen mit der Kraft der vereinigten Angst den Kanal, der ans Licht führte, und konnten endlich ihre dunklen Fluten ergießen über einen Mann. Gottlieb Hornung wusste nicht, wie ihm geschah. Unter vier Augen mit Dietrich hatte er nach seiner Weise groß getan und sich gewisser Briefe gerühmt, die er geschrieben haben wollte. Auf Dietrichs strenge Vorhaltungen bemerkte er nur, solche Briefe schriebe doch jetzt jeder, es sei Mode, ein Gesellschaftsspiel, was Dietrich sofort gebührend zurückwies. Er nahm aus der Unterredung den Eindruck mit, sein alter Freund und Kommilitone Gottlieb Hornung, der schon so manche nützlichen Dienste geleistet hatte, sei ganz geeignet, auch hier einen zu leisten, wäre es selbst unfreiwillig, weshalb er ihm pflichtgemäß anzeigte. Und als Hornung erst einmal laut genannt war, zeigte es sich, dass er schon längst überall verdächtig war. Er hatte während der Wahlen zahlreiche Einblicke erhalten, war übrigens ausnetzig und ohne Verwandte, was ihm den Unfug offenbar erleichtert hatte. Hinzu kam sein Verzweiflungskampf um das Recht, weder Schwämme noch Zahnbürsten zu verkaufen. Dieser Kampf verbitterte ihn zusehends. Er hatte ihm gewisse höhnische Äußerungen entrissen über Herrschaften, die Schwämme wohl nicht nur außen nötig hätten und bei denen mit Zähneputzen noch nichts geschehen sei. Er ward angeklagt und gab in mehreren Fällen seine Urheberschaft ohne weiteres zu. In den meisten freilich leugnete er sie umso kräftiger, aber dafür gab es Schreibsachverständige. Gegenüber der Meinung eines Zeugen wie Heuteufel, der von einer Epidemie sprach und behauptete, ein Einzelner sei zu schwach für diesen ungeheuren Haufen Mist, standen alle übrigen Aussagen, stand der öffentliche Wille. Auf das Glücklichste vertrat ihn Jadassohn, der seit seiner Rückkehr aus Paris kleinere Ohren hatte und zum Staatsanwalt befördert war. Der Erfolg und das Bewusstsein, einwandfrei dazustehen, hatten ihn sogar Mäßigung gelehrt. Er sah ein, dass Rücksicht auf das große Ganze es gebiete, den Stimmen Gehör zu schenken, die Hornung für nervös überreizt ausgaben. Am bestimmtesten tat dies Diederich, der für seinen unglücklichen Jugendfreund in jeder Weise eintrat. Hornung kam mit einem Aufenthalt im Sanatorium davon, und als er herausdurfte, versah Diederich ihn, wenn er nur nett sich verließ, mit Mitteln, die ihn gegen die Schwämme und Zahnbürsten für einige Zeit wappneten. Auf die Dauer freilich waren sie wohl die Stärkeren, und ein gutes Ende ließ sich kaum vorhersagen für Gottlieb Hornung. Natürlich hörten, sobald er wohl verwahrt in der Anstalt saß, die Briefe auf, oder wenigstens ließ man sich, wenn noch einer kam, nichts mehr merken. Die Affäre war abgetan. Diederich durfte wieder sagen, mein Haus ist meine Burg. Die Familie, nicht länger schmutzigen Eingriffen ausgesetzt, blühte auf das Reinste empor. Nach Gretchen, die 1894 geboren ward, und Horst von 1895, folgte 1896 Kraft. Diederich, ein gerechter Vater, legte jedem der Kinder noch bevor es da war ein Konto an und trug vorerst die Kosten der Ausstattung und der Hebamme ein. Seine Auffassung vom Eheleben war die strengste. Horst kam nicht ohne Mühe zur Welt. Als es vorüber war, erklärte Diederich seiner Gattin, dass er vor die Wahl gestellt, sie glatt hätte sterben lassen. »So peinlich es mir gewesen wäre«, setzte er hinzu, »aber die Rasse ist wichtiger, und für meine Söhne bin ich dem Kaiser verantwortlich.« Die Frauen waren der Kinder wegen da. Frivolitäten und Ungehörigkeiten versagte Diederich ihnen, war aber nicht abgeneigt, ihnen Erhebung und Erholung zu gönnen. »Halte dich an die drei großen G«, bedeutete er Guste, »Gott, Gaffee und Gören.« Auf dem rot gewürfelten Tischtuch mit Reichsadler und Kaiserkrone in den Würfeln lag neben der Kaffeekanne immer die Bibel, und Guste war gehalten, jeden Morgen daraus vorzulesen. Am Sonntag ging man zur Kirche. »Es ist oben erwünscht«, sagte Diederich ernst, wenn Guste sich sträubte. Wie Diederich in der Furcht seines Herrn, hatte Guste in der Furcht des ihren zu leben. Beim Eintritt ins Zimmer war es ihr bewusst, dass dem Gatten der Vortritt gebühre. Die Kinder wieder mussten ihr selbst die Ehre erweisen, und der Teckel Menne hatte alle zuvor gesetzt. Beim Essen dann oblag es Hund und Kindern, sich schweigend zu verhalten. Gustes Sache war es, aus den Stirnfalten des Gatten zu ersehen, ob es geboten sei, dass man ihn ungestört lasse oder aber ihm durch Geplauder die Sorgen verscheuche. Gewisse Gerichte wurden nur für den Hausherrn aufgetragen, und Diederich warf an guten Tagen ein Stück davon über den Tisch, um herzlich lachend zuzusehen, wer es erwischte, Gretchen, Guste oder Menne. Sein Nachmittagsschlaf war öfters durch eine Verdauungsstörung beschwert. Gustes Pflicht erheischte dann, ihm warme Bauchbinden anzulegen. Diederich verhieß ihr ächzend und schwer beängstet, dass er sein Testament machen und einen Vormund einsetzen werde. Guste werde kein Geld in die Hand bekommen. Ich habe für meine Söhne gearbeitet, aber nicht, damit du dich nachher amüsierst. Guste machte geltend, ihr eigenes Vermögen sei die Grundlage von allem. Aber sie kam schön an. Freilich, wenn Guste den Schnupfen hatte, durfte sie nicht erwarten, dass Diederich nun seinerseits ihre Pflege übernahm. Sie hatte sich dann nach Möglichkeit von ihm fernzuhalten, denn Diederich war entschlossen, keine Bazillen zu dulden. Die Fabrik betrat er nur mit desinfizierenden Tabletten im Munde und eines Nachts entstand großer Lärm, weil die Köchin an Influenza erkrankt war und 40 Grad Fieber hatte. »Sofort aus dem Hause mit der Schweinerei«, befahl Diederich. Und als sie fort war, irrte er noch lange, keimtötende Flüssigkeiten verspritzend durch die Wohnung. Am Abend bei der Lektüre des Lokalanzeigers erklärte er seiner Gattin immer wieder, dass Leben nicht notwendig sei, wohl aber Schiff fahren. Was Guste schon darum einsah, weil auch sie die Kaiserin Friedrich nicht mochte, die uns bekanntlich an England verriet, ganz abgesehen von gewissen häuslichen Zuständen im Schloss Friedrichskron, die Guste lebhaft missbilligte. Gegen England brauchten wir eine starke Flotte. Es musste unbedingt zerschmettert werden. Es war der ärgste Feind des Kaisers. Und warum? Man wusste es in Netzig ganz genau. Nur weil seine Majestät einst in angeregter Laune dem Prinzen von Wales dort, wo es am verlockendsten erschien, einen freundschaftlichen Schlag versetzt hatte. Außerdem kamen aus England gewisse feine Papiersorten, deren Einfuhr durch einen siegreichen Krieg am sichersten abgestellt worden wäre. Über die Zeitung hinweg sagte Diederich zu Guste, so wie ich England hasse, hat nur Friedrich der Große dies Volk von Dieben und Händlern gehasst. Das ist ein Wort seiner Majestät und ich unterschreibe es. Er unterschrieb jedes Wort in jeder Rede des Kaisers. Und zwar in der ersten, stärkeren Form, nicht in der abgeschwächten, die sie am Tage darauf annahm. Alle diese Kernworte deutschen und zeitgemäßen Wesens, Diederich lebte und webte in ihnen, wie in Ausstrahlungen seiner eigenen Natur. Sein Gedächtnis bewahrte sie, als habe er sie selbst gesprochen. Manchmal hatte er sie wirklich schon gesprochen. Andere untermischte er bei öffentlichen Gelegenheiten seinen eigenen Erfindungen, und weder er noch ein anderer unterschied, was von ihm kam und was von einem Höheren. »Dies ist süß«, sagte Guste, die das Vermischte las. »Der Dreizack gehört in unsere Faust«, behauptete Diederich unbeirrt, indes Guste ein Erlebnis der Kaiserin zum Besten gab, das sie tief befriedigte. In Hubertus Stock gefiel sich die hohe Frau in einfacher, beinahe bürgerlicher Kleidung. Ein Briefträger, dem sie sich auf der Landstraße zu erkennen gab, hatte ihr nicht geglaubt, dass sie es sei, und sie ausgelacht. Nachher war er vernichtet auf die Knie gesunken und hatte eine Mark erhalten. Dies entzückte auch Diederich. Wie es ihm andererseits an das Herz griff, dass der Kaiser am Weihnachtsabend auf die Straße ging, um mit 57 Mark neu geprägten Geldes den Armen Berlins ein frohes Fest zu bereiten. Und wie es ihn ahnungsvoll erschauern ließ, dass seine Majestät Ehrenbailli des Malteserordens geworden war. Welten nie geahnt, erschloss der Lokalanzeiger, und dann wieder brachte er einem die allerhöchsten Herrschaften gemütlich nahe. Im Erker dort die dreiviertel lebensgroßen Bronzefiguren der Majestäten schienen lächelnd näher zu rücken, und den Trompeter von Säckingen, der sie begleitete, hörte man traulich blasen. »Himmlisch muss es bei Kaisers sein«, meinte Guste, »wenn große Wäsche ist. Sie haben 100 Leute zum Waschen.« Wohingegen Diederich von tiefem Wohlgefallen erfüllt ward durch die Teckel des Kaisers, die vor den Schleppen der Hofdamen keine Achtung zu haben brauchten. Der Plan reifte in ihm, bei seiner nächsten Soiree seine Männer volle diesbezügliche Freiheit zu erteilen. Freilich, schon auf der folgenden Spalte machte ein Telegramm ihm ernste Sorge, weil es noch immer nicht feststand, ob der Kaiser und der Zar sich treffen würden. »Wenn es nicht bald kommt«, sagte er gewichtig, »müssen wir uns auf alles gefasst machen. Die Weltgeschichte lässt nicht mit sich spaßen.« Gern hielt er sich länger bei drohenden Katastrophen auf, denn die deutsche Seele ist ernst, fast tragisch, stellte er fest. Aber Guste zeigte keine Teilnahme mehr. Sie gähnte immer häufiger. Unter dem strafenden Blick des Gatten schien sie sich an eine Pflicht zu erinnern. Sie machte herausfordernde Schlitzaugen und bedrängte ihn sogar mit ihren Knien. Er wollte noch einen nationalen Gedanken äußern, da sagte Guste mit ungewohnt strenger Stimme, »Quatsch!« Diederich aber, weit entfernt, diesen Übergriff zu bestrafen, blinzelte sie an, als erwarte er noch mehr. Da er sie unten zu umspannen versuchte, verscheuchte sie vollends ihre Müdigkeit und plötzlich hatte er eine mächtige Ohrfeige, worauf er nichts erwiderte, sondern aufstand und sich schnaufend hinter einen Vorhang drückte. Und als er wieder an das Licht kam, zeigte es sich, dass seine Augen keineswegs blitzten, sondern voll Angst und dunklen Verlangens standen. Dies schien Guste die letzten Bedenken zu nehmen. Sie erhob sich. Indes sie in fesselloser Weise mit den Hüften schaukelte, begann sie ihrerseits heftig zu blitzen, und den wurstförmigen Finger gebieterisch gegen den Boden gestreckt, zischte sie: »Auf die Knie, elender Sklave!« Und Diederich tat, was sie heischte. In einer unerhörten und wahnwitzigen Umkehrung aller Gesetze durfte Guste ihm befehlen: »Du sollst meine herrliche Gestalt anbeten!« Und dann, auf den Rücken gelagert, ließ er sich von ihr in den Bauch treten. Freilich unterbrach sie sich inmitten dieser Tätigkeit und fragte plötzlich, ohne ihr grausames Pathos, streng sachlich: »Hast du genug?« Diederich rührte sich nicht. Sofort ward Guste wieder ganz Herrin. »Ich bin die Herrin, du bist der Untertan«, versicherte sie ausdrücklich. »Aufgestanden, marsch!« Und sie stieß ihn mit ihren Grübchenfäusten vor sich her nach dem ehelichen Schlafgemach. »Freu dich«, verhieß sie ihm schon. Da gelang es Diederich zu entwischen und das Licht abzudrehen. Im dunkeln, versagenden Herzens vernahm er, wie Guste dort hinten ihm die wenigst anständigen Namen gab, wobei sie freilich schon wieder gähnte. Etwas später lag sie vielleicht schon und schlief, Diederich aber, noch immer des Äußersten gewärtig, kroch auf allen Vieren die Estrade hinan und versteckte sich hinter dem bronzenen Kaiser. Regelmäßig nach solchen nächtlichen Fantasien ließ er sich am Morgen das Wirtschaftsbuch vorlegen, und wehe, wenn Gustes Rechnung nicht glatt aufging. Durch ein fürchterliches Strafgericht in Gegenwart aller Dienstboten setzte Diederich ihrem kurzen Machtdünkel, falls sie noch eine Erinnerung daran bewahrte, ein jähes Ende. Autorität und Sitte triumphierten wieder. Auch sonst war dafür gesorgt, dass die ehelichen Beziehungen nicht allzu sehr zum Vorteil Gustes ausschlugen, denn jeden zweiten, dritten Abend, manchmal noch öfter, ging Diederich fort. Zum Stammtisch in den Ratskeller, wie er sagte, aber das stimmte nicht immer. Am Stammtisch war Diederichs Platz unter einem gotischen Bogen, in dem zu lesen stand: »Je schöner die Kneip, desto schlimmer das Weib. Je schlimmer das Weib, desto schöner die Kneip.« Und auch die kernigen alten Sinnsprüche in den übrigen Bogen rächten einen in wohltuender Weise für die Zugeständnisse, die man durch die Natur genötigt der Frau daheim zuweilen machte. »Wer nicht liebt Wein und Gesang, verdient ein Weib sein Leben lang«, oder »Behüt euch Gott vor Schmerz und Wunden, vor bösen Weibern und bösen Hunden.« Dagegen las, wer zwischen Jadassohn und Heuteufel die Augen zur Decke hob: »Friedliche Rast am traulichen Herd und an der Wand ein schneidiges Schwert. Nach alter Sitt in deutscher Mitt, kommt, trinkt euch aller Sorgen quitt.« Was allerseits geschah, ohne Unterschied der Konfession und Partei. Denn auch Kohn und Heuteufel samt ihren näheren Freunden und Gesinnungsgenossen hatten im Laufe der Zeit sich eingefunden, einer nach dem anderen und ohne viel Aufsehen, weil es eben auf die Dauer niemand möglich war, den Erfolg zu bestreiten und zu übersehen, der den nationalen Gedanken beflügelte und immer höher trug. Das Verhältnis Heuteufels zu seinem Schwager Zillig litt nach wie vor unter Misshelligkeiten. Zwischen den Weltanschauungen lagen denn doch unübersteigbare Schranken, und in seine religiösen Überzeugungen lässt sich der Deutsche nicht hineinreden, wie man auf beiden Seiten feststellte. In der Politik dagegen war bekanntlich jede Ideologie vom Übel. Seinerzeit im Frankfurter Parlament hatten gewiss hochbedeutende Männer gesessen, aber es waren noch keine Realpolitiker gewesen. Und darum hatten sie nichts als Unsinn gemacht, wie Diederich bemerkte. Übrigens, milde gestimmt durch seine Erfolge, gab er zu, dass das Deutschland der Dichter und Denker vielleicht auch seine Berechtigung gehabt habe. Aber es war doch nur eine Vorstufe. Unsere geistigen Leistungen heute liegen auf dem Gebiete der Industrie und Technik. Der Erfolg beweist, Heuteufel musste es zugeben, seine Äußerungen über den Kaiser, über Wirksamkeit und Bedeutung seiner Majestät klangen wesentlich zurückhaltender als ehedem. Bei jedem neuen Auftreten des allerhöchsten Redners stutzte er, versuchte zu nörgeln und ließ doch erkennen, dass er am liebsten sich einfach angeschlossen hätte. Der entschiedene Liberalismus, dies ward nachgerade allgemein anerkannt, konnte nur gewinnen, wenn auch er sich mit der Energie des nationalen Gedankens erfüllte, wenn er positiv mitarbeitete und bei zielbewusstem Hochhalten des freiheitlichen Banners doch den Feinden, die uns den Platz an der Sonne nicht gönnten, ein unerbittliches Quos Ego zurief. Denn nicht nur unser Erbfeind Frankreich erhob immer aufs Neue das Haupt, auch die Abrechnung mit den unverschämten Engländern rückte näher. Die Flotte, für deren Ausbau die geniale Propaganda unseres genialen Kaisers unermüdlich wirkte, tat uns bitter Not. Und unsere Zukunft lag tatsächlich auf dem Wasser. Diese Erkenntnis gewann immer mehr am Boden. Rings um den Stammtisch griff die Idee der Flotte Platz und war zur lodernden Flamme, die immer neu mit deutschem Wein genährt ihrem Schöpfer huldigte. Die Flotte, diese Schiffe, verblüffende Maschinen bürgerlicher Erfindung, die in Betrieb gesetzt Weltmacht produzierten, genau wie in Gausenfeld gewisse Maschinen ein gewisses Weltmacht benanntes Papier produzierten, sie lag Diederich mehr als alles am Herzen. Und Kohn wie Heuteufel wurden dem nationalen Gedanken vor allem durch die Flotte gewonnen. Eine Landung in England war der Traum, der unter den gotischen Gewölben des Ratskellers nebelte. Die Augen funkelten und die Beschießung Londons ward verhandelt. Die Beschießung von Paris war eine Begleiterscheinung und vollendete die Pläne, die Gott mit uns vorhatte. Denn die christlichen Kanonen tun gute Arbeit, wie Pastor Zillig sagte. Nur Major Kunze bezweifelte dies. Er erging sich in den düstersten Voraussagen. Seit er, Kunze, von dem Genossen Fischer besiegt worden war, hielt er jede Niederlage für möglich. Aber er blieb der einzige Nörgler. Wer am meisten triumphierte, war Kühnchen. Die Taten, die der schreckliche kleine Greis einst im großen Krieg vollführt hatte, jetzt endlich, ein Vierteljahrhundert später, fanden sie ihre wahre Bestätigung in der allgemeinen Gesinnung. »Die Saat«, sagte er, »die wir dünnemals gesät haben, na, nu geht sie uff, dass meine alten Augen das noch sehen dürfen.« Und dann schlief er ein bei seiner dritten Flasche. Im Ganzen erfreulich gestaltete sich auch Diederichs Verhältnis zu Jadassum. Die ehemaligen Rivalen, beide gereift und in die Sphäre der gesättigten Existenzen vorgerückt, beeinträchtigten einander weder politisch noch am Stammtisch und auch nicht in jener verschwiegenen Villa, die Diederich an dem Abend der Woche aufsuchte, wo er ohne Gustes Wissen dem Stammtisch fernblieb. Sie lag vor dem Sachsentor. Es war die ehemals von Brietzensche Villa, und sie ward bewohnt von einer einzelnen Dame, die selten öffentlich gesehen ward und dann niemals zu Fuß. In einer Proszeniumsloge der Walhalla saß sie zuweilen in großer Aufmachung, ward allgemein durch die Operngläser betrachtet, aber von niemand gegrüßt. Und ihrerseits verhielt sie sich wie eine Königin, die ihr Inkognito ward. Natürlich wusste trotz der Aufmachung alle Welt, das war Käthchen Zillig, die, in Berlin für ihren Beruf vorgebildet, ihn in der von Brietzschen Villa nunmehr erfolgreich ausübte. Auch verkannte niemand, dass dieser Tatbestand nicht geeignet schien, das Ansehen des Pastors Zillig zu heben. Die Gemeinde nahm schweres Ärgernis, zu schweigen von den Spöttern, die entzückt waren. Um eine Katastrophe abzuwenden, beantragte der Pastor bei der Polizei die Beseitigung des Übels, stieß aber auf einen Widerstand, der nur erklärlich schien, wenn man gewisse Zusammenhänge annahm zwischen der Villa von Brietzen und den höchsten Stellen der Stadt. An der irdischen Gerechtigkeit nicht weniger als an der göttlichen verzweifelt, schwor der Vater, das Amt des Richters selbst zu übernehmen, und wirklich soll er eines Nachmittags, als sie noch im Bette lag, die verlorene Tochter einer Züchtigung unterzogen haben. Nur der Mutter, die ihm alles ahnend gefolgt war, verdankte Käthchen ihr nacktes Leben, wie die Gemeinde behauptete. Der Mutter sagte man eine verwerfliche Schwäche nach für die Tochter in ihrem sündigen Glanz. Was Pastor Zillig betraf, so erklärte er von der Kanzel herab Käthchen für tot und verfault, wodurch er sich vor dem Einschreiten des Konsistoriums rettete. Mit der Zeit verstärkte die ihm widerfahrene Prüfung seine Autorität. Diederich seinerseits kannte von den Herren, die an Käthchens Lebenswandel mit Einlagen beteiligt waren, offiziell nur Jadassohn, obwohl Jadassohn von allen die kleinsten Einlagen machte. Diederich vermutete sogar gar keine. Jadassohns Beziehungen zu Käthchen lagen eben noch von früher her als Hypothek auf dem Unternehmen, So nahm Diederich keinen Anstand, die Sorgen, die es ihm machte, mit Jadasson zu besprechen. Die beiden rückten am Stammtisch in der Nische zusammen, die die Inschrift trug: Was einem Mann zur Lust ein minnig Weiblein brät, gar wohl gerät. Und mit der gebotenen Rücksicht auf Pastor Zillig, der nicht weit davon über die christlichen Kanonen handelte, besprachen sie die Angelegenheiten der Villa von Briezen. Diederich beklagte sich über Käthchens unersättliche Ansprüche an seine Kasse. Von Jadasson erwartete er einen günstigen Einfluss auf sie in dieser Beziehung, aber Jadasson fragte nur: Wozu haben Sie sie denn? Sie soll doch Geld kosten. Und dies war auch wieder richtig, denn nach seiner ersten kurzen Genugtuung, Käthchen auf diesem Wege doch noch erworben zu haben, betrachtete Diederich sie nach gerade nur mehr als einen Posten, einen stattlichen Posten auf seinem Reklamekonto. Meine Stellung, sagte er zu Jadasson, erfordert eine großzügige Repräsentation. Sonst würde ich offen gestanden das ganze Geschäft fallen lassen, denn unter uns, Käthchen bietet nicht genug. Hier lächelte Jadasson beredsam, sagte aber nichts. Überhaupt, fuhr Diederich fort, ist sie dasselbe Genre wie meine Frau. Und meine Frau, er hielt die Hand vor, ist leistungsfähiger. Sehen Sie, gegen sein Gemüt kann man nichts machen. Nach jedem Abstecher in die Villa von Briezen kommt es mir vor, als ob ich meiner Frau etwas schulde. Lachen Sie nur. Tatsächlich schenke ich ihr dann immer was, wenn es ihr nur nicht auffällt. Jadasson lachte mit noch mehr Grund, als Diederich meinte, denn er hatte es schon längst für seine sittliche Pflicht gehalten, Frau Generaldirektor Häßling aufzuklären über diese Zusammenhänge. Im Politischen ergab sich für Diederich und Jadasson ein ähnlich ersprießliches Zusammenwirken wie bei Käthchen, denn gemeinsam beeiferten sie sich, die Stadt von Schlechtgesinnten zu reinigen, besonders von solchen, die die Pest der Majestätsbeleidigungen weiter verbreiteten. Diederich mit seinen vielfachen Beziehungen machte sie ausfindig, worauf Jadasson sie ans Messer lieferte. Nach dem Erscheinen des Sanges an Ägir gestaltete sich ihre Tätigkeit besonders fruchtbar. In Diederichs eigenem Hause nannte die Klavierlehrerin, die mit Guste übte, den Sang an Ägir einen, in das, was sie gesagt hatte, flog sie selbst. Wolfgang Buck sogar, der neuerdings wieder in Netzig weilte, erklärte die Verurteilung für durchaus angemessen, denn sie befriedige das monarchische Gefühl. Einen Freispruch hätte das Volk nicht verstanden, sagte er am Stammtisch. Die Monarchie ist unter den politischen Regimen eben das, was in der Liebe die strengen und energischen Damen sind. Wer dementsprechend veranlagt ist, verlangt, dass etwas geschieht, und mit Milde ist ihm nicht gedient. Hier errötete Diederich. Leider bekundete Buck solche Gesinnungen nur, solange er nüchtern war. Späterhin gab er durch seine von früher her sattsam bekannte Art, die heiligsten Güter in den Schmutz zu ziehen, Gelegenheit genug, ihn aus jeder anständigen Gesellschaft auszuschließen. Diederich war es, der ihn vor diesem Schicksal bewahrte. Er verteidigte seinen Freund. Die Herren müssen bedenken, er ist erblich belastet, denn die Familie weist Anzeichen einer schon ziemlich weit vorgeschrittenen Degeneration auf. Andererseits spricht es für einen gesunden Kern in ihm, dass das Schauspielerdasein ihn denn doch nicht befriedigt hat und dass er zu seinem Beruf als Rechtsanwalt zurückgefunden hat. Man erwiderte, es sei verdächtig, wenn Buck sich über seine fast dreijährigen Erfahrungen beim Theater so völlig ausschweige. War er überhaupt noch satisfaktionsfähig? Diese Frage konnte Diederich nicht beantworten. Es war ein logisch nicht begründeter, aber tief sitzender Drang, der ihn dem Sohn des alten Buck immer wieder näherte. Immer wieder nahm er mit Eifer eine Unterredung auf, die doch jedes Mal schroff abbrach, nachdem sie die schärfsten Gegensätze bloßgelegt hatte. Er führte Buck sogar in sein Heim ein, erlebte dabei aber eine Überraschung. Denn wenn Buck anfangs wohl nur einem besonders guten Cognac zuliebe kam, bald kam er sichtlich wegen Emmy. Die beiden verstanden sich über Diederich hinweg und in einer Art, die ihn befremdete. Sie führten spitze und scharfe Gespräche, anscheinend ohne das Gemüt oder die anderen Faktoren, die der Verkehr der Geschlechter normalerweise in Betrieb setzte, und senkten sie die Stimmen und wurden vertraulich, fand Diederich sie vollends unheimlich. Er hatte nur die Wahl, ob er dazwischenfahren und korrekte Verhältnisse herstellen oder aber das Zimmer verlassen sollte. Zu seinem eigenen Erstaunen entschied er sich für das Letztere. Sie haben beide sozusagen ihre Schicksale gehabt, wenn die Schicksale auch danach waren, sagte er sich mit der Überlegenheit, die ihm zukam und ohne viel darauf zu achten, dass er im Grunde stolz war auf Emmy. Stolz, weil Emmy, seine eigene Schwester, fein genug, besonders genug, ja fragwürdig genug schien, um sich mit Wolfgang Buck zu verständigen. Wer weiß, dachte er zögernd, und dann entschlossen, warum nicht? Bismarck hat es auch so gemacht mit Österreich. Zuerst niedergeworfen, dann ein Bündnis. Aus diesen noch dunklen Überlegungen heraus widmete Diederich auch dem Vater Wolfgangs wieder ein gewisses Interesse. Der alte Buck, von einem Herzleiden befallen, kam nur mehr selten zum Vorschein, und dann stand er die meiste Zeit vor irgendeinem Schaufenster, scheinbar in die Auslage vertieft, in Wirklichkeit aber einzig bemüht zu verbergen, dass er nicht atmen konnte. Was dachte er? Wie urteilte er über die neue geschäftliche Blüte Netzigs, den nationalen Aufschwung und über die, die jetzt die Macht hatten? War er überzeugt und auch innerlich besiegt? Es kam vor, dass Generaldirektor Hässling, der mächtigste Mann der Bürgerschaft, sich heimlich in ein Haustor drückte, um dann ungesehen hinterdrein zu schleichen, hinter diesem einflusslosen, schon halb vergessenen Alten, er auf seiner Höhe rätselhaft beunruhigt durch einen Sterbenden. Da der alte Buck seine Hypothekenzinsen nur noch mit Verspätung zahlte, schlug Diederich dem Sohn vor, er wolle das Haus übernehmen. Natürlich dürfe der alte Herr es bewohnen, solange er lebe. Auch die Einrichtung wollte Diederich kaufen und sogleich bezahlen. Wolfgang bestimmte, den Vater anzunehmen.